Abschnitt 57 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Das Fuchsloch des Herrn von Balzac. In der Rue Berton von Passy, einem Weg, der zwischen Mauern kaum 3 Meter breit von der Seine bis zum Blitzableiterhause Franklins steil hinaufführt, entdeckt man das Haus, auf dessen blaugrau getünchtem Seitengiebel von irgendjemand hingepinselt worden ist, La Maison de Balzac, 1840 bis 1848, C'est tracé 47 Rue de Renoir. Es ist auch eine schöne Gedenktafel aus weißem Marmor da, im Jahre 1910 gesetzt. Dieser Meilenstein aus dem Jahre 1731 bezeichnete die Grenze zwischen den Herrschaften Auteuil und Passy. Der derart ausgezeichnete Grenzstein steht unter der Marmorplatte und ist ein alter Meilenstein wie 1000 andere. Das breite braune Holztor aber öffnet sich unausgesetzt und prächtige Automobile fahren ein in das Haus Balzacs. Es sind nämlich 2 Automobilgaragen darin. Wer die Briefe Balzacs an die Baronin Hanska kennt, kann sich die absonderliche Anlage dieses Hauses einigermaßen vorstellen. Durch den Eingang in der Rue de Renoir, Klammer auf, der einstigen Rue de Bass, Klammer zu, steigt man die Treppen abwärts, bis man auf einen Hof kommt, der 2 Stockwerke unter dem Niveau der Straße liegt. Dort steht ein Häuschen, aus dem man durch eine bedeckte Falltür wieder 2 Stockwerke hinabschreiten kann, in einen 2. Hof und aus diesem in die Rue de Roc hinaus, die heute Rue Berton heißt und jenen denksteingeschmückten Grenzstein besitzt. Dieses so vertrackt angelegte Haus war dem Dichter wohl aufgefallen, als er aus seinem Jardin bei Sèvres nach Paris zu seinem Verleger ging, sorgenschwer, weil er jenen Boden unter seinen Füßen schwinden fühlte. Dieser Bau mochte ihm geeignet erscheinen, gegebenenfalls als Schlupfwinkel vor den Gläubigern zu dienen. Die Stunde kam bald. Die Jardins müssen unter den Hammer, Balzac wird Mieter. Il m'a fallu déménager très lestement et me fourrer là où je suis. In dem kleinen Hofhäuschen, ängstlich verborgen, mit seiner Mutter lebend, unter Deckadresse Korrespondenz erhaltend, keine Besucher annehmend, nur Gérard de Nerval, Théophile Gautier und Léon Gosselin wissen Klopfzeichen und Losungswort. Wenn sonst jemand an die Türe pocht, stülpt Balzac den Hut auf, läuft zur Küche und öffnet, fluchtbereit, die versteckte Falltür, jagt die Stufen hinab in die häuserlose Rue de Roc. Die Falltür ist noch zu sehen und die leere Wohnung und das dreieckige Gärtchen, worin Vogelbeeren blühen und eine Venusbüste steht. Das nennt sich Museum Balzac. Eine Frau mit Brille wäscht eben den Fußboden, eine Russin. Durch den Krieg um Heimat und Söhne gekommen und zufällig hier im Hause wohnhaft, ist sie damit betraut, den Haushalt des Herrn von Balzac aufzuräumen. Kahle Zimmer. Im ersten hängen 2 Gipsreliefs an der Wand, Abgüsse von der Wandverkleidung eines Theaters wohl. Gruppierungen von Figuren aus Balzacs Werken, auf dem einen die der Provinzsitten, auf dem anderen die der Pariser Romane. Hier saß Balzac, der reichste aller Gestalter, hier saß er Tag und Nacht 8 Jahre lang. Hier schrieb er die Cousine Bette, den Vetter Pons, Glanz und Elend der Kurtisanen, hier schrieb er die 5 Akte des Mercadé und 18 heiß bewegte starke Bücher. Der größte Fantast der Realität, ein anerkannter Meister und doch von der Akademie verschmäht. Ein mit Verlagsaufträgen überhäufter Schriftsteller und der fleißigste, produktivste, den je die Welt gesehen. Hier saß er und war die Angst vor dem Schuldturm nicht los. Wenn ich ausgehe, muss ich vorher mein Haus auf 1 Jahr verproviantieren, damit seine Mutter nicht Hungers sterbe, wenn man ihn einsperrt. Die Nachwelt kommt für die Schulden der Mitwelt nicht auf. Das Musée Balzac, wohl das tristeste, schäbigste Gedenkhaus, das sich denken lässt. Jede Schornsteinfegers Witwe bewahrt mehr Andenken an ihren Seligen auf als dieses Museum von Balzac. Es sind bloß Reproduktionen da, Gipsabdrücke, Ausschnitte, Drucksorten, Fotografien. Ein Briefbeschwerer aus dem Stein des Hauses in der Rue Fortune verfertigt, wo Balzac starb, Klammer auf. Jetzt steht ein Palais Rothschild dort, Klammer zu. Eine Fotografie des unvollendet gebliebenen Balzac-Monumentes von Rodin, eine gewöhnliche Napoleon-Statuette, hierher gebracht mit Beziehung auf den Ausspruch des Romanciers, was Bonaparte mit dem Schwert begann, mit der Feder will ich es vollenden. Eine Vervielfältigung des Bildes, das Duffinger von der Hanska malte. Auf dem Tisch liegen drei Bände des philosophischen Diktionärs von Bay, weil Balzac ein Exemplar dieses Werkes oft benützte und die Hand des Dichters in Gips. Originale Reliquien birgt nur ein Glasschrank. Die Kaffeetasse, ein Billett, ein Schillerhemd und eine Jacke, ein Necessaire, das er der Hanska gekauft hat, und eine Faktura der unglückseligen Firma Imprimerie D.H. Balzac et Barbie. An der Wand im Arbeitszimmer steckte im leeren Bilderrahmen der Zettel Ici en Rembrandt. Deshalb hat man auch jetzt einen Rahmen mit diesen Worten an die Mauer gehängt, aber die Handschrift ist die eines Fremden. Selbst von diesem entsagenden Surrogat ist bloß ein Surrogat vorhanden. Nur die Wände stehen noch da, jene Wände, aus denen der Dichter hunderte leidenschaftlich bewegter Gestalten treten ließ, die Komödie der Menschheit zu spielen. Das Schlösschen der Prinzessin Lamballe ist noch aus dem Fenster zu sehen, mit dem Park, aus dessen Blüten sich Balzac Farben für seine Palette holte. Der Hofraum ist unter uns, der menschenleer war, so dass der Dichter nicht fürchten musste, aufgehalten zu werden, wenn er vor seinen Bedrängern durch das untere Haustor davoneilte. Aber die Wände sind heute verstellt von fremden Händen. Schloss und Park Lamballe sind als Sanatorium für Nervenkranke eingerichtet. Im einstmals stillen Hofe sind zwei Automobilgaragen. Und an dem Tor ist eine Gedenktafel, einem alten Meilenstein zu Ehren. Ende von Abschnitt 57.